Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Heute war ein fantastischerisches Wetter hier in Oldenburg. Die Sonne hat eigentlich permanent vom Himmel geschienen. Und man konnte das Wetter richtig schön genießen. Die Putin-Krise geht weiter und ich denke auch mal, den Rest der Welt kann es nicht einschätzen, wie es weitergehen wird. Was genau passieren wird, naja, wir müssen es abwarten. So, wollte mich nur mal ganz kurz melden und im Moment gibt es nichts Interessantes zu sagen und genießt den Rest des Abends und bleibt mir gewogen. Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt.